good as you. Wir haben jetzt die zwei Gewinner, wir haben sogar zwei Gewinner unserer Chat-Blondinen-Aktion. Alien und Xapor. Die zwei haben gewonnen, die möchten bitte in den Chat ihr Telefonnummer reinschreiben. Wir rufen die euch gleich an. We'll be right back. Wir haben 23.48 Uhr und unser Chat und unsere Leitung glühen. Jeder kennt ihn. Ist ja fabelhaft. Jeder mag ihn. Er ist eben ein komischer Vogel. Wir haben ihn. Alles in den Startlöchern? Entzückend. Auf geht's hier! Unendliche Weiten. Endloses Warten. Das Weinen hat ein Ende. Jetzt ist Action angesagt. Okay, cool. Pass auf. Wow, das geht ja voll ab. Countdown läuft. Volle Dröhnung. Action. Wir haben 007. Hallo Nachschwärmer, auf ins Wochenende hier. Falls jemand grüßen möchte, per Fax geht das in dieser Sendung und das ist folgende Nummer: 0621 33 75 312. Ich wiederhole: 0621 33 75 312. Erste Grüße gehen schon raus. Lollo und Christian grüßen die gesamte Zitrone-Family. Das ist die DJ Alice. Super. Bevor uns nächstes Gewinnspiel kommt per Telefon, machen wir jetzt kurz eine kleine Manstrip-Aktion. Aber nicht ich hier. Al, nein, du auch nicht. Am kommenden Donnerstag, am 11.11., präsentiert Charlie 2000 die California Dream Boys in der Discothek Fun Factory in Aachen. Da machen wir jetzt 5 Karten. Die ersten 5, die jetzt anrufen. Natürlich nur Damen, bitte. Bekommen die. 0138 8000. Jetzt geht's beinhart ab, beinharte Action. Genug Bergstoff. Geil. Und sagen Sie nicht, wir hätten Sie nicht Bescheid gesagt. We'll be right back. Tatsequenzer. Da kann sich an diese Gruppe noch erinnern. Schon ein paar Jahre zurück. Während der richtigen Techno-Zeit. Ja! M049, hier geht's ins Wochenende wie jeden Freitag mit deinem lieben Charlie. Und einem Starverkäufer. In einem Schuhladen. Ich sage nur, bei 4 Touchdowns steht der Rekord. Jetzt kommt unser nächstes Internetgewinnspiel. Das erste Internetgewinnspiel war ja die Antwort Magnum. So hieß die Serie. Magnum. Hey DJ! Guten Abend. Die Radio von hier. Mit der besten Musik. Radio Regenbogen. Die Party Police ist wieder im Einsatz gegen die organisierte Langeweile. People say this is crazy. Lass krachen. The Cosmic Gate. gleich in wenigen Sekunden, 1:07. Jetzt müssen wir mal die Grüße machen, die da per Fax kamen. DJ Angel aus Radebeul. Nächstes Fax kam über D2 Message Plus. Hallo, Charlie. Mehr Fröstal wünscht er sich. Er grüßt seine Freunde, die er ganz doll liebe. Gruß Kai aus Weil am Rhein. Dann hier natürlich auch wieder Fröstal. Heute lasse ich diese Name Fröstal haben. Lässt sich noch gut machen. Sascha aus Mainz-Ebersheim. Dann hier der nächste, Thorsten Stricker, auch aus Weil am Rhein. Der hat Geburtstag. Ah, dem wird gratuliert. Da müssen wir noch einen Geburtstagsjingle laufen lassen, ja? Dann hier ein Fax von Marnet. Der hat mir hier einen Blondinenwitz, der nicht stubenrein ist, draufgeschrieben. Dann hier aus, der nächste aus Seelbach. Stefanie aus Seelbach. Dankeschön, Stefanie. Kelly, würdest du mal gratulieren zum Geburtstag? Happy Birthday! Danke! Das nächste Gewinnspiel ist gleich dran und dann hab ich ja hier immer die Ehre, die offizielle Mallorca-Party-Playlist zu veröffentlichen, die neue. Und da hat es mich ja fast zum Hocker gehauen. Wisst ihr, was da die Nummer 1 ist? Drei weiße Tauben von EAV, die wir ja ein bisschen geremixt hatten als Freestyle. Und die Hausversion ist auch bald fertig. Das ist der Hammer. Also, drei weiße Tauben 1, Jürgen Drews, wieder alles im Griff, Platz 2. Matthias Karas, ich bin dein Co-Pilot, Platz 3. Dann die Kolibris, Hände zum Himmel, Platz 4. Die Lollis mit voll daneben, Platz 5. Und dann Olaf Henning mit seiner neuen echt Kacke, Platz 6. Marco Klos, das geht mir alles so am Arsch vorbei. So, hier steht's, Platz 7. Und dann Gigi Anderson, eine Nacht, die nie vergeht, ist neu eingestiegen auf Platz 8. Wahnsinn, Hölle, Hölle, Platz 9. Dann hier auf Platz 10 Polonaise 2000 mit Gottlieb Wendehals. Micky Krause mit 10 nackten Friseusen steht auf Platz 12. Das ist die offizielle Mallorca Hitparade. Dann gibt's das war die deutsche, dann gibt's eine internationale, da ist dran I Got a Girl, Lou Bega natürlich. Platz 2 Eiffel, immer noch mit Blue. Platz 3, Britney Spears, You Drive Me Crazy. Was guckst du an? Ach, korrekte Techno-Pass. Ihr seid so leise. hören. Spitzenmäßig. 1.14 Uhr. Zeit für unser Gewinnspiel. Mellow Tracks ist das übrigens. Hey! Bundesgesundheitsminister warnt. Vorsicht, diese Sendung macht süchtig. Alles Quatsch. Dann mach ich Sonntagabend Blasmusik. Immer nur dasselbe Stück. Juhu! Ganz frisch aus der CD-Presse. Hier ist der Fuß. Ganz neue Scooter. I'm a Candyman. Nach Faster Harder Scooter, jetzt hier die neue. Die heißt Fuck the Millennium. I wanna fuck. 1:34. Also das eine Sample, das kenne ich irgendwoher. Das gab es mal vor x Jahren schon mal in irgendeinem Song. Aber das ist der Trick bei Scooter. Immer ein kleiner Ohrwurm mit drin. Da gibt es einen Erfolg. Ja! Wer greift jetzt zum Handy? Ich würde sagen Erl, aber der hat keins. Eine neue Nachricht. Was gibt's denn da? Die Extrawurst. 5, 4, 3, 2, 1.